Man pflegt gerade in Journalistenkreisen, die Presse gerne als Großmacht im Staat zu bezeichnen. Tatsächlich ist ihre Bedeutung denn auch eine wahrhaft ungeheuerliche. Sie kann überhaupt gar nicht überschätzt werden. Bewirkt sie doch wirklich die Fortsetzung der Erziehung im späteren Alter? Man kann dabei ihre Leser im Großen und Ganzen in drei Gruppen einteilen. Erstens in die, die alles, was sie lesen, glauben. Zweitens in solche, die gar nichts mehr glauben. Und drittens in die Köpfe, welche das Gelesene kritisch prüfen und danach beurteilen. Die erste Gruppe ist ziffernmäßig die weitaus größte. Sie besteht aus der großen Masse des Volkes und stellt demgemäß den geistig einfachsten Teil der Nation vor. Sie kann aber nicht etwa in Berufen benannt werden, sondern höchstens in allgemeinen Intelligenzgraden. Ihr gehören alle an, denen selbstständiges Denken weder angeboren noch anerzogen ist und die teilweise aus Unfähigkeit, teils aus Nichtkönnen alles glauben, was man ihnen schwarz auf weiß gedruckt vorsetzt. Auch jene Sorte von Faulpelzen gehört dazu, die wohl selber denken könnte, aber aus reiner Denkfaulheit heraus dankbar alles aufgreift, was ein anderer schon gedacht hat, in der bescheidenen Voraussetzung, dass dieser sich schon richtig angestrengt haben wird. Bei all diesen Menschen nun, die die große Masse vorstellen, wird der Einfluss der Presse ein ganz ungeheurer sein. Sie sind nicht in der Lage oder nicht willens, das ihnen Dargebotene selber zu prüfen, so dass ihre gesamte Einstellung zu allen Tagesproblemen nahezu ausschließlich auf die äußere Beeinflussung durch andere zurückzuführen ist. Dies kann von Vorteil sein dann, wenn ihre Aufklärung von ernster und wahrheitsliebender Seite vorgenommen wird, ist jedoch von Unheil, so wie dies Lumpen und Lügner besorgen. Die zweite Gruppe ist in der Zahl wesentlich kleiner. Sie ist zum Teil aus Elementen zusammengesetzt, die erst zur ersten Gruppe gehörten und nach langen bitteren Enttäuschungen nun in das Gegenteil umzuschlagen und überhaupt nichts mehr zu glauben, sofern es nur gedruckt vor ihr Auge kommt. Sie hassen jede Zeitung, lesen entweder überhaupt nicht oder ärgern sich ausnahmslos über den Inhalt, da er ihrer Meinung nach nur noch aus Lüge und Unwahrheit zusammengesetzt ist. Diese Menschen sind sehr schwer zu behandeln, da sie auch der Wahrheit immer misstrauisch gegenüberstehen werden. Sie sind damit für jede positive Arbeit verloren. Die dritte Gruppe endlich ist die weitaus kleinste. Sie besteht aus den geistig wirklich feinen Köpfen, die natürliche Veranlagung und Erziehung selbstständig denken gelehrt hat, die sich über alles ihr eigenes Urteil zu bilden versuchen und die alles Gelesene auf das Gründlichste noch einmal einer eigenen Prüfung und Weiterentwicklung unterziehen. Sie werden keine Zeitung anschauen, ohne in ihrem Gehirne dauernd mitzuarbeiten, und der Verfasser hat dann keinen leichten Stand. Die Journalisten lieben solche Leser denn auch nur mit Zurückhaltung. Für die Angehörigen dieser dritten Gruppe ist allerdings der Unsinn, den eine Zeitung zusammenschmieren mag, wenig gefährlich oder auch nur bedeutungsvoll. Sie haben ohnehin zumeist im Laufe eines Lebens sich angewöhnt, in jedem Journalisten grundsätzlich einen Spitzbuben zu sehen, der nur manches Mal die Wahrheit spricht. Leider aber liegt die Bedeutung dieser prachtvollen Menschen eben nur in ihrer Intelligenz und nicht in der Zahl. Ein Unglück in einer Zeit, in der die Weisheit nichts und die Majorität alles ist. Heute, da der Stimmzettel der Masse entscheidet, liegt der ausschlaggebende Wert bei denen der zahlreichsten Gruppe, und diese ist die erste, der Haufe der Einfältigen und Leichtgläubigen. Es ist ein Staats- und Volksinteresse ersten Ranges zu verhindern, dass diese Menschen in die Hände schlechter, unwissender oder gar übelwollender Erzieher geraten. Der Staat hat deshalb die Pflicht, ihre Erziehung zu überwachen und jeden Unfug zu verhindern. Er muss dabei besonders der Presse auf die Finger sehen, denn ihr Einfluss ist auf diese Menschen der weitaus stärkste und eindringlichste, da er nicht vorübergehend, sondern fortgesetzt zur Anwendung kommt. In der Gleichmäßigkeit und ewigen Wiederholung dieses Unterrichts liegt seine ganze unerhörte Bedeutung. Wenn also irgendwo, dann darf gerade hier der Staat nicht vergessen, dass alle Mittel einem Zwecke zu dienen haben. Er darf sich nicht durch das Geflunker der sogenannten Pressefreiheit beirren und beschwätzen lassen, seine Pflicht zu versäumen und der Nation die Kost vorzuenthalten, die sie braucht und die ihr gut tut. Er muss mit rücksichtsloser Entschlossenheit sich dieses Mittels der Volkserziehung versichern und es in den Dienst des Staates und der Nation stellen. Welche Kost aber hat die deutsche Presse der Vorkriegszeit den Menschen vorgesetzt? War es nicht das ärgste Gift, das man sich nur vorzustellen vermag? Wurde dem Herzen unseres Volkes nicht schlimmster Pazifismus zu einer Zeit eingeimpft, da die andere Welt sich schon anschickte, Deutschland langsam aber sicher abzudrosseln? Hatte diese Presse nicht schon im Frieden dem Gehirn des Volkes den Zweifel an das Recht des eigenen Staates eingeflößt, um es so in der Wahl der Mittel zu seiner Verteidigung von vornherein zu beschränken? War es nicht die deutsche Presse, die den Unsinn der westlichen Demokratie unserem Volke schmackhaft zu machen verstand, bis dieses endlich von all den begeisterten Tiraden gefangen glaubte, seine Zukunft einem Völkerbunde anvertrauen zu können? Hat sie nicht mitgeholfen, unser Volk zu einer elenden Sittenlosigkeit zu erziehen? Wurden nicht Moral und Sitte von ihr lächerlich gemacht, als rückständig und spießig gedeutet, bis endlich auch unser Volk modern wurde? Hat sie nicht in dauerndem Angriff die Grundfesten der Staatsautorität so lange unterhöhlt, bis ein einziger Stoß genügte, um dieses Gebäude zum Einsturz zu bringen? Hat sie nicht einst gegen jeden Willen, dem Staate zu geben, was des Staates ist, mit allen Mitteln angekämpft, nicht in dauernder Kritik das Heer herabgesetzt, die allgemeine Wehrpflicht sabotiert, zur Verweigerung der militärischen Kredite aufgefordert und so weiter, bis der Erfolg nicht mehr ausbleiben konnte? Die Tätigkeit der sogenannten liberalen Presse war doch Totengräberarbeit am deutschen Volke und deutschen Reich. Von den marxistischen Lügenblättern kann man dabei überhaupt schweigen. Ihnen ist das Lügen genauso Lebensnotwendigkeit wie der Katze das Mausen. Ist doch Ihre Aufgabe nur, dem Volke das völkische und nationale Rückgrat zu brechen, um es so reif zu machen für das Sklavenjoch des internationalen Kapitals und seiner Herren, der Juden. Was aber hat der Staat gegen diese Massenvergiftung der Nation unternommen? Nichts, aber auch rein gar nichts. Ein paar lächerliche Erlässe. Ein paar Strafen gegen allzu heftige Niederträchtigkeit und damit war Schluss. Dafür aber hoffte man, sich diese Seuche wohlgeneigt zu machen, durch Schmeicheleien, durch Anerkennung des Wertes der Presse, ihrer Bedeutung, ihrer erzieherischen Mission und ähnlichen Blödsinn mehr. Die Juden aber nahmen es schlau lächelnd entgegen und quittierten mit verschmitztem Dank. Der Grund jedoch zu diesem schmählichen Versagen des Staates lag nicht so sehr im Nichterkennen der Gefahr, als vielmehr in einer zur Himmel schreienden Feigheit und der daraus geborenen Halbheit aller Entschlüsse und Maßnahmen. Es hatte niemand den Mut, durchgreifende Radikalmittel anzuwenden, sondern man fuschte hier überall mit lauter halben Rezepten herum und statt den Stoß mitten ins Herz hineinzuführen, reizte man die Fieber höchstens, mit dem Ergebnis, dass nicht nur alles beim Alten blieb, sondern im Gegenteil die Macht der zu bekämpfenden Institution von Jahr zu Jahr zunahm. Der Abwehrkampf der damaligen deutschen Regierungen gegen die Nation langsam verderbende Presse, hauptsächlich jüdischer Herkunft, war ohne jede gerade Linie, ohne Entschlossenheit, vor allem aber ohne jedes sichtbare Ziel. Hier versagte der geheimrätliche Verstand vollständig, sowohl in der Einschätzung der Bedeutung dieses Kampfes, wie auch in der Wahl der Mittel und der Festlegung eines klaren Planes. Planlos dokterte man herum, sperrte manchmal, wenn man zu sehr gebissen wurde, eine solche journalistische Kreuzotter auf einige Wochen oder Monate ein. Das Schlangennest als solches aber ließ man schön in Ruhe.